Er sagt: O mein lieber Sohn, erzähle dein Traum, Gesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind.